Freund sagst dann, du bereust ihn jetzt hier, bereue ich so der Krepier, das ist unser Revier. Hier lebe ich hier und das zeigen wir dir, 1 gegen 1 in meinem Revier. Freund sagst dann, du bereust ihn jetzt hier, bereue ich so der Krepier, das ist unser Revier. Wir leben hier und das zeigen wir dir, 1 gegen 1 in meinem Revier. Und dafür stehen wir. Ich will frei sein von meinen Sorgen, meine Probleme, ich fühle mich hier nicht geborgen. Doch ich fühle mich wohl, denn ich bin hier geboren. Ich hab tagtäglichen Stress, bin aufgepusht und fühle mich gehetzt. Mir ist egal, was ihr schwätzt, ab heute bin ich der Teufel und nicht mehr nett. Ihr kassiert Brett für Brett, also halt der Schnauze und verpiss dich, du Depp. Ich zeig euch meine Welt, mein Revier und mein Rap. Ich war 14 Jahre im Block, alte Zeiten, harte Zeiten, gute Zeiten, alle waren geschockt. Viele fragen sich, warum jeder nur hofft. Ich sag euch, warum, es waren Zeiten im Block. Erster, zweiter und letzter Stock, das ist unser Shit, kleines K, MC Flame, du Schmock. Einfach neun Dachs Lando bereut ihn jetzt hier, bereue ich so der Krepier, das ist unser Revier. Wir leben hier und das zeigen wir dir, 1 gegen 1 in meinem Revier. Einfach neun Dachs Lando bereut ihn jetzt hier, bereue ich so der Krepier, das ist unser Revier. Wir leben hier und das zeigen wir dir, 1 gegen 1 in meinem Revier. Und dafür stehen wir. Stell keine Fragen, sei einfach leise, hör was wir sagen. Sonst spürst du den Schmerz, wie böse Hunde beißen, ohne Scheiß. Ich zerreiß dich und zerfleisch dich, wir sind echte Gangster. Du kleiner Fisch, glaubst du es nicht? Laber mich nicht dicht, ich beweise es dir, wenn nicht, bist du tot, kleiner Fisch. Du hast es echt gedacht, du kannst uns auslachen. Ich hab euch schon mal gesagt, ich spuck Feuer aus den Lungen. Wie ein großer Drache, wir dachten ihr hattet genug. Unser Mörder-Rap ist wie Betrug. Karlsruhe City, wie ne Bombe im Nu. Der krasse Mörder-Rap kommt auf euch zu, yeah. Einfach neun Dachs Lando bereut ihn jetzt hier, bereue ich so der Krepier, das ist unser Revier. Wir leben hier und das zeigen wir dir, 1 gegen 1 in meinem Revier. Einfach neun Dachs Lando bereut ihn jetzt hier, bereue ich so der Krepier, das ist unser Revier. Wir leben hier und das zeigen wir dir, 1 gegen 1 in meinem Revier. Und dafür stehen wir.